Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. 22 Uhr hier in Freien Radios Berlin-Brandenburg am Mittwochabend. Eine spezielle Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Immer am ersten Mittwoch des Monats blicken wir zurück auf den Vormonat und überlegen uns, was haben wir denn im Vormonat gemacht, was über den Ausstrahlungszeitpunkt hinaus an Bedeutung hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Monat war es fast jeder Beitrag. Leider, muss man sagen, denn viele der Probleme sind nicht besser geworden. Im Gegenteil, sie halten an. Wir haben uns heute auf zwei Themen beschränkt, die eigentlich das ganze Jahr schon bestimmend sind in dieser Magazinsendung, die wir am Mittwochnachmittags um 16 Uhr hier auf dem Sender haben. Zum einen die Gentrifizierung und Verdrängung ärmerer Leute aus den Innenstadtbereichen in Berlin. Wir haben dann einen großen Bericht von der Interkitzionalen. Das war eine Stern-Demo von verschiedenen räumungs- und existenzbedrohten Projekten und MieterInnen, die sich alle zusammen in Kreuzberg gefunden haben. Diese Sendung hatten wir ziemlich am Anfang vom März ausgestrahlt. Wir haben dann einen Kundgebungsbericht von der Kiezkneipe Syndikat aus Berlin, wo es aber auch nicht nur um das Syndikat, sondern auch um andere Projekte ging und nebenbei auch um den Frauenstreik, der am 8. März ja stattfand. Und dann blicken wir aus Berlin raus über den großen Teich in die USA. Unser ständiger Kolumnist Mumia Abu-Jamal hat im März einen Beitrag gemacht über die Verfahren gegen Antifas in Kalifornien, die sich den wiedererstarkten, offen auftretenden Nazi-Bewegung in den USA entgegengestellt haben. Nicht erst seit Charlottesville ist dieses Phänomen zu beobachten. Und er hat beobachtet, wie Polizei und Nazis Hand in Hand arbeiten, wenn es um die Kriminalisierung und Verurteilung von Antifaschistinnen und Antifaschisten geht. Da steckt die Polizei in Kalifornien vor nichts zurück und wir kennen diese Parallelen natürlich hier aus Europa, speziell auch aus Deutschland. Aber in den USA ist das jetzt wieder ein neu auftretendes Phänomen, nachdem es viele Jahre nicht so war. Und Mumia Abu-Jamal hat dem halt einen Beitrag gewidmet. Auch den hören wir heute in der Sendung. Bevor wir einsteigen in die harten Themen, ein wenig Musik. Ich wünsche gute Unterhaltung. Still you ain't hiding now.

der mit ihr verbündeten Golden State Skinheads und des Ku Klux Klan, kurz auch KKK. Alle sind mit Messern bewaffnet, offensichtlich um auch Menschen niederzustechen, die nur mit Transparenten, in Anführungsstrichen, bewaffnet sind. Gegen welche Seite wurde dann wohl ermittelt? Welche Seite ist wohl schon lange vor diesen Ereignissen observiert worden? Mein Tipp? Es waren nicht die Faschisten. Laut der britischen Zeitung The Guardian über ein laufendes Strafverfahren gegen drei Antifaschisten in Sacramento wegen angeblicher Körperverletzung und Landfriedensbruch konzentrieren sich die Polizisten bei ihren Ermittlungen nur auf die Antifa und Black Lives Matter. Die Anklage geht zurück auf den Juni 2016, als antifaschistische Gruppen gegen einen Aufmarsch von Neonazis in Sacramento demonstrierten. Es kam dabei zu heftigen Zusammenstößen, an deren Ende 8 Antifaschisten durch Messerstiche der Faschisten verletzt wurden. Wieso wurde von den Neonazis niemand wegen irgendeiner Straftat belangt, während Antifaschisten wegen aller möglichen Delikte angezeigt wurden? Die Antwort gibt Polizist Donovan Iris, der am Tag der Demonstration ein taktisches Team seiner Einheit leitete und danach mit den Ermittlungen beauftragt war. Er trug hunderte Seiten mit belastenden Beweisen gegen die Antifaschisten zusammen. Und gegen die Nazis? Nichts. Die hatten ihre Kundgebung angemeldet und Zitat, jedes Recht zu demonstrieren, wie Iris als Zeuge vor Gericht aussagte. Die sich ihnen entgegengestellt haben, sind für ihn schlicht sogenannte Störer, die anderen ihr Grundrecht nehmen wollen und sich damit strafbar machen. Die Nazis, die Iris vor Gericht nicht so nennen wollte, das sei nicht seine Bewertung, hätten ausschließlich in Notwehr gehandelt. Deshalb habe er nicht gegen sie ermittelt. Dafür durchleuchtete und verfolgte Iris das Leben von etwa 100 Antifaschisten, die er namentlich ermittelt hatte. Polizisten und Faschisten waren schon immer vermeintlich beste Freunde. Als sich in den 1930er Jahren die Industrial Workers of the World, kurz auch Wobblies genannt, in Kalifornien daran machten, Landarbeiter zu organisieren, attackierten Polizei und KKK die Wobblies gemeinsam, um die Profite der Landbesitzer zu schützen. Sie schlugen sie zusammen, verhafteten oder erschossen sie. Zeitgleich organisierten sich in den Südstaaten der USA schwarze Landarbeiter in der Alabama Communist Party. Auch dort reichten sich Cops und Clan im Interesse der reichen Landbesitzer die Hände und agierten mit Terror und Gewalt. From imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien im Original am 3. März 2019 unter dem Titel Cops and Clansmen, Colleagues auf prisonradio.org. Und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 11. März 2019, in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis, schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Hi. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. So sieht's aus. Ihr hört Radioaktiv Berlin, allerdings nicht mehr lange, weil in ganz wenigen Minuten übernimmt Ina Kaas hier die Frequenzen auf den freien Radios Berlin-Brandenburg für ihre Rockshow. Und ich verabschiede mich. Mein Name ist Markus. Wer das nochmal hören will, den verweise ich auf unseren Podcast www.radioaktivberlin.blogspot.de. Diese Sendung, als auch viele andere, die wir so machen, da dann einhörbar. Also ich denke, es wird noch ein paar Stunden dauern oder vielleicht einen Tag, bis diese Sendung online ist. Aber dann demnächst könnt ihr gerne nochmal hören, weiter verlinken, Freunden und Bekannten schicken. Freuen wir uns drüber. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal. Das wird so lange bleiben, bis er frei ist und das hier selbst ansagen kann. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Reguläre Ausgabe von Radioaktiv Berlin um 16 Uhr am Nachmittag auf Mittwoch. Macht's gut. Tschö. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Şu an Radioactive Berlin dinlemektesinizdir.